Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Herzlich willkommen zur Sunday Eve Show. Heute mit den Pussy-Gourmets, die zu dritt hier im Studio sind. Die wollen wir heute mal vorstellen. Was ihr schon hört, ist von ihnen. Und heute ist Hagen auch da. Ich, ja, ihr hört mich gerade. Rick am Mic und ich wünsche euch für die nächste Stunde viel Spaß. Sunday Eve Show hier auf Colorady. We'll be right back. So, jetzt möchte ich doch mal die Herren von Pussy Gourmet zu Wort kommen lassen. Hallo Jörn, hallo Carsten. Hallo Rick. Ja, kurzes Wort zu euch, beziehungsweise ihr kurzes Wort zu euch, wer ihr seid, an unsere Studiogäste, die vielen Tausenden, die jetzt zuhören. Ja, ich bin der G-Sport von den Pussy Gourmets und neben mir ist der... Der Chaos, hi, Digital Chaos. Wir zusammen haben das Label Akushe Records gegründet, deswegen sind wir heute auch hier, glaube ich, oder? Ja, klaro, also wir können ja später mal die Geschichte erzählen, Jan, wie das so initiiert wurde. Ja, möchte ich noch was sagen, so an dieser Stelle? Ja, also was wir jetzt gerade hören, ist ein Live-Mitschnitt von unserer letzten Mucke in Spremberg. Wo war das nochmal genau? Uni 6 hieß die Veranstaltung. Ja, schön. Da war der Name Programm. Okay, da hören wir jetzt rein, schon 10 Minuten. 10 Minuten noch weiter und dann kommen wir zu euren Releases. Da werden wir noch kurz was vorher sagen und den Rest lassen wir weiter ausklingen mit diesem Set von euch beiden. So machen wir's. Danke an dieser Stelle und euch da draußen, die vielen Tausend. Viel Spaß beim Hören. Thank you. So, als nächstes drei Releases auf Accouché. Wir fangen an, Jürgen, mit? Courts of Life, das ist das erste Release, was wir auf unserem Label veröffentlicht haben mit Shine. Courts of Life. Möchtest du was nach 30 Sekunden noch kurz was dazu sagen? Vielleicht fällt dem Carsten noch was dazu ein. Also zur Gründung ganz kurz noch irgendwie. Also wir sind jetzt seit April letzten Jahres eigentlich zusammen fusioniert auf Accouché. Und die Platte, die wir jetzt gleich hören werden, die Courts of Life, ist im September letzten Jahres rausgekommen und ist auch immer noch erhältlich aus Vinyl. Könnt ihr überall kaufen. Und als Download. Okay, und da läuft sie an. Viel Spaß. das war. Vielleicht. Codes of Life featuring Shine. Und als nächstes? Die Nummer heißt Time Past, ist ganz frisch, heute quasi Premiere auf Color Radio. Unsere aktuelle Nummer wird es demnächst geben. Genau, erscheint demnächst auf Beatport. Ich denke mal, so in 14 Tagen ist Release. Und jetzt hören wir erstmal den Original-Vocal-Mix. Und im Anschluss hat DJ Bennett hier aus Dresden auch noch einen feinen Remix abgeliefert. Und da hören wir dann auch noch rein. Premiere. Time's up. Das war jetzt der Vocal Club und als nächstes gibt es den Bennett Remix noch aufs Ohr. Damit die Pause nicht so lang ist, wollte ich noch was drüber quatschen. Ich hoffe, das war okay, Rick, oder? Jetzt muss ich mich selber mal einklingen. Ja, wunderbar, Carsten. Super, also besser hätte ich es nicht machen können. Jetzt kommt nämlich diese Pause. Ja. Die Pause, ja, und jetzt kommt Bennett. Grüße von uns an da draußen an Bennett, der heute leider nicht hier ist und genießt seinen Remix. So, und wir sind zurück beim Mitschnitt. Jetzt muss ich nochmal blöd fragen. Von wo war er? Spremberg, ne? Wir waren im Eventhaus Spremberg bei der Unisex-Party. Und das war, ja, vorhin haben wir schon einen Teil gehört. Jetzt der zweite Part hier so. Einen kleinen Snip hat der Jörn vorbereitet. Diesen grandiosen Abend. Danke, Carsten. Ja, hier im Studio, im Haus, im Studio, die Pussy Gourmets. Ihr hört die Sandy Eve Show und... Danke, Hagen. Hagen, ja, Hagen, du wirst heute auch noch was sagen. Du machst die Abmod, bestimme ich jetzt hier an dieser Stelle. Und nochmal kurz, die letzten drei Titel waren, Carsten? Das waren von unserem Label Accouché Records, Courts of Life, der Vocal Club Mix. Danach kam die aktuelle neue Scheibe, Time Pass, die in zwei Wochen dann hoffentlich auf Beatport auch dann online ist. Das war auch ebenso der Vocal Club Mix und danach der Ben & Remix. Und jetzt nochmal ganz kurz, da du gerade so schön in Redelaune bist, naja. Wo kann man euch denn im Internet finden, wer jetzt Interesse bekommen hat? Im Moment ist das über MySpace möglich, also www.myspace.com/accouché, quasi das französische Wort accouché, einfach mal im Translator eingeben bei Google. Und dann könnt ihr uns finden, unsere Produkte, Projekte abchecken, ja, unsere Künstler abchecken, was ihr wollt. Ja, die Dates findet ihr auch auf der MySpace-Seite und falls ihr Accouché nicht schreiben könnt, tippt einfach bei myspace.com hinter dem /SandyEveShow ein. Wir sind verlinkt. Beziehungsweise mit dem Pussy Gourmets und mit Digital Chaos und Accouché, ja, wir werden das bestimmt noch hinbekommen. Diese Freundschaftsanfrage mit Zusage und Verlinkung. Sehr gern. Ja, was die Dates betrifft, würde ich sagen, machen wir in 5 bis 10 Minuten, wo ihr demnächst zu hören seid und jetzt einfach nochmal in dieses schicke Set von euch. Thank you. you're gonna stay the day. An dieser Stelle werde ich mich mal zu Wort melden. Hallo, nochmal da draußen, schon kurz vorm Ende. Carsten, eure Party-Dates demnächst, wo seid ihr zu hören, zu erleben, live und in Farbe und ohne Kostüme? Genau. Das nächste Mal könnt ihr uns erleben diesen Samstag, also kommenden Samstag, 24. Januar. Da sind wir beim dritten Geburtstag des Casino in Bautzen, beziehungsweise die feiern im Eventpark Flugplatz Litten bei Bautzen, wo wir eine Playtime von 2 bis 4 Uhr bespielen werden. Schön. Der wird's knacken. Er kommt definitiv vorbei. Ich kann es auch mal empfehlen, ich war auch schon mal dort. Ja? Ja, schön. Schöne Location. Okay, dann freuen wir uns. Freuen wir uns. Genau. Ja, und als nächstes dann, bislang am 27. März sind wir dann wieder mit der Sängerin Schein in der Koralle, weil wir das schon zweimal gemacht haben, was ziemlich gut lief. Und das ist ja immer bekanntlich so von 23 Uhr circa bis 5 Uhr. Und da wird es auch wieder genau, rocken. Ja, ansonsten ist noch in Planung vorgreifend. 5 Jahre wird es uns dieses Jahr geben. Am 5. Juni machen wir auf jeden Fall eine Party. Ist alles noch top secret, aber könnt ihr euch schon mal groß angreifen. Wird bestimmt sehr fett. Okay, da freuen wir uns. Schlafsack und Zelte mitbringen. Genau. Ah, es wird Open Air. Ja, so viel sei verraten. Sehr gut. Ja, das steht an erstmal. Das klingt doch schön vielversprechend. Ich habe noch ein bisschen Knoten von im Hals von letzter Nacht. Ja, gibt es euch eigentlich auch einzeln zu erleben? Macht ihr auch separat, unabhängig von eurem Projekt jetzt hier? Was? Ja, jetzt also relativ oft in der Koralle. Ich denke mal so einmal im Monat. Okay. Und ich weiß nicht, am 21. Februar bin ich in der Koralle und jetzt im Januar nochmal, Carsten, ne? Genau, ich bin jetzt am 30., also nächste Woche Freitag dann noch in der Koralle. Nein, halt in 2 Wochen ist das dann. Weil erstmal ist auch das Wochenende in Bautzen. Ja, genau. Genau. Genau. Und ja, also Koralle machen wir getrennt voneinander auch andere Geschichten. Ich bin demnächst jetzt auch mal in Carmens wieder alleine so zum Schluss dann aus rausspielen. Also ihr seid viel unterwegs. Element, genau. Na da, dann trifft man euch ja überall, kann man so sagen. Passt. No, schön. Okay, an der Stelle lasse ich noch was los. Und zwar bei bang.de für alle User. Der Underground-Musikszene sei zu erwähnen. Es gibt eine Jahresumfrage, wie bei Sachs zum Beispiel. Und da kann man abstimmen, wenn man sich eingeloggt hat, für besten Dresdner U-DJ, U-Location, U-Party-Reihe. U steht für Underground. Und ja, zu gewinnen gibt es nichts, nur die Gewissheit, wer gewonnen hat. Alles auf bang.de. Und wir hören uns auf alle Fälle in 4 Wochen wieder. Ich danke euch, Jungs, dass ihr da wart. Sehr gern. Den Mitschnitt gibt es zum Runterladen, auch für euch, ihr zwei. Falls ihr es haben möchtet, oder ja, sicher. Für die Schrankwand. Okay, ja, genau. In Gold. Ricky, willst du noch was sagen? Sonst würde ich jetzt hier Tschüss sagen. Und komm mal her und sag auch nochmal Danke, dass es so schön geklappt hat. Und gerne wieder. Wir sind on air, haben wir machen weiter, wir halten durch, wir rocken monatlich einmal am 3. Sonntag im Monat, 17 bis 18 Uhr auf Color Radio. Und ja, Bang Umfrage, danke Hagen, dass du das hier angekündigt hast. Ich habe es auch gelesen und ist natürlich klar, wer der beste Dresdner DJ ist. Ja, fängt mit mit A an, hört bei Z auf. Goodie, das war's, unsere Stunde ist rum, die Pussy Gourmets und Jörn, ja? Wir schalten gleich um. Wir schalten gleich um, ja. Viel Gerede. Der Jörn meinte, er möchte noch etwas von seinem Set da über den Äther geblasen haben wollen. Und danke, ich rede wieder zu viel. Habt da einen schönen Abend. Tschüssi.